SWR 2 Spielraum. Mal einfach ins Mittelalter abtauchen oder sich in eine ferne Zukunft beamen. Im alten Rom spazieren gehen oder in der Steinzeit Bären jagen. Wäre doch nicht schlecht, oder? Aber leider können wir nicht durch die Zeit reisen. Können wir doch. Mit den richtigen Büchern ist das ganz leicht möglich. Vor allem dann, wenn die Geschichten so spannend sind, dass wir das Gefühl haben, im Mittelalter oder in der fernen Zukunft gelandet zu sein. Oder in einer Fantasiezeit. Alles ist möglich. In der Wörterwerkstatt des SWR 2 Spielraum. Ich bin Claudia Bayerlein, eure Zeitreisebegleiterin. Macht euch bereit für jede Menge Abenteuer. In diesem Raum gibt es ein Zeitloch. Es sieht aus wie ein Schatten und scheint zu schweben. Es ist so eng, dass du gerade hindurch passt. Ehe du ins Zeitloch steigst, musst du den Anker am Rand festhaken, sonst kannst du niemals in deine eigene Zeit zurückkehren. Nimm kein schweres Gepäck mit, sonst bleibst du im Loch stecken. Wenn du im Zeitloch bist, hältst du dich am Haltegriff des Ankers fest. Kaum lässt du den Haltegriff los, wirst du das Gefühl haben zu fallen. Suche mit den Händen nach einem zweiten Anker. Wenn du ihn gefunden hast, halte dich daran fest. Viel Glück, gute Reise und bis gleich. Die alte Wöhr. Brrr, irgendwie hat das gerade ein wenig gruselig geklungen. Findet ihr nicht? Ein Zeitloch. Wo soll das sein? Und wer ist die alte Wöhr? Das erfahrt ihr in dem Buch »Die Zeitenläufer mit Volldampf ins Mittelalter« von Christian Thielmann. Die Geschichte fängt ganz harmlos an. Zwei Jungs, die einander nicht besonders leiden können, werden in den Keller geschickt, um Sprudel zu holen. Aber bevor sie den Kasten hochtragen können, finden Lenz und Henrik das Pergament mit der sonderbaren Erklärung zum Zeitloch. Und natürlich wollen sie wissen, was das zu bedeuten hat. Henrik glotzte mit offenem Mund in den Keller, ehe er fragte, »Wo sind wir?« »Das ist die falsche Frage«, antwortete die Alte. »Die Frage lautet, wann sind wir?« »Also dann beantworten Sie mir eben diese Frage.« »Ihr seid am Ende des 12. Jahrhunderts nach Christi Geburt gelandet. Kommt, setzt euch zu mir. Ihr habt eine lange Reise hinter euch. Trinkt einen Schluck, dann werde ich es euch erklären.« Lenz bekam weiche Knie. Spätes 12. Jahrhundert. Das hieß, dass sie irgendwo in der Zeit zwischen 1170 und 1199 gelandet waren. Das war Mittelalter. Das war tiefstes, finsterstes Mittelalter. Lenz blieb nichts anderes übrig, als davon auszugehen, dass sie tatsächlich eine Zeitreise durch das Loch gemacht hatten. Er versuchte, sich das irgendwie vorzustellen. Aber es klappte nicht. Denn wie sollte das möglich sein? Was taten seine Eltern, während er und Henrik im Mittelalter waren? Ging deren Leben weiter oder standen sie wie erstarrt? Wie zum Kuckuck waren Zeitreisen überhaupt möglich? Tja, wie denn? Wie kann man sich das vorstellen, von einer Zeit in die andere zu reisen? Der Hauptfehler der beiden Jungs war, dass sie sich keine richtige Vorstellung von der Zeit machten. Dabei gab es gerade im 20. Jahrhundert etwas, anhand dessen man den Verlauf der Zeit wunderbar erklären konnte. Die Langspielplatte. Das ist eine schwarze Scheibe, in der eine einzige sehr lange Rille als Spirale vom Rand der Platte nach innen zum Zentrum der Platte führte. In dieser Rille sind Melodien gespeichert. Und es gibt einen Apparat, mit dem man die in der Rille versteckten Melodien zum Klingen bringen kann. Dazu wird eine Nadel, die an einem Arm hängt, auf eine Stelle der Rille gesetzt. Ich sagte Lenz und Henrik, dass sie sich die Zeit als eine solche Rille und das Leben der Menschen als die Melodien vorstellen sollten. Mithilfe des Zeitlochs hatten sie sich gleichsam am Tonarm entlang zu einem früheren Zeitpunkt der Platte gehangelt. Lenz und Henrik erfahren von der alten Wöhr, dass sie nicht zufällig im Mittelalter gelandet sind, sondern dass eine Aufgabe auf sie wartet. Sie sollen in Braunschweig nach einem rätselhaften Buch suchen. Die beiden machen sich voll Neugier auf den Weg und kommen aus dem Staunen nicht mehr heraus. Das Mittelalter hatten sie sich besser vorgestellt. Oder wie Henrik sagte, das Mittelalter ist ein einziger Misthaufen. Und das war es wirklich. Die Städte stanken wie eine riesige Jauchegrube. Die sogenannten Straßen waren eigentlich eher Feldwege, die im Regen total aufweichten und sich in Matschkuhlen verwandelten. Gummistiefel waren noch nicht erfunden und die Schuhe, die Lenz und Henrik von der alten Wöhr bekommen hatten, waren eine einzige Frechheit. Die Jungs hatten beide Blasen an den Füßen. Auch das Essen im Mittelalter war ziemlich merkwürdig. Alles war viel zu fett und viel zu stark gewürzt. Am späten Nachmittag tauchte Braunschweig vor ihnen auf. Baukräne ragten neben den Türmen in den Himmel. Schon vor den Toren der Stadt drängten sich die Leute, die hinein wollten, an denen vorbei, die herauskamen. In der Stadt selbst war der Teufel los. Händler, Handwerker, Ritter und alles mögliche Volk drängte sich in den Gassen. Und diese Gassen waren eng. Die oberen Stockwerke der Häuser standen weit über und Lenz hatte bei mehr als einem Haus arge Bedenken, ob das Fachwerk das Gewicht der oberen Stockwerke wohl noch lange tragen würde. Auf dem Platz vor der Kirche waren Marktstände aufgebaut, die mit braunen Tüchern überzogen waren. Der Wind wirbelte den Staub von den Straßen auf. Heinrich der Löwe ließ zwar an allen Ecken und Enden von Braunschweig bauen, aber auf die Idee, endlich mal die Straßen und Plätze zu pflastern, war der Herzog anscheinend noch nicht gekommen. Ich glaube, ich bin froh, nicht im Mittelalter zu leben. Aber mehr über das Leben in dieser lange zurückliegenden Zeit zu erfahren, finde ich trotzdem spannend. Das Buch Alchemist, Bogenschütze und 98 andere Jobs aus dem Mittelalter von Priscilla Galloway ist dafür eine gute Informationsquelle. Und nicht nur über Berufe, sondern über das Leben damals und auch wie es für die Kinder war, die in dieser Zeit aufwuchsen. Es gab im Mittelalter keine Fabriken und nur wenige Maschinen. Von Nägeln und Nadeln bis hin zu Palästen und Kathedralen wurde alles Schritt für Schritt von Hand hergestellt. Du mochtest Hunger haben, in einer Hütte leben und in Lumpen gekleidet sein. Aber wenn du arbeiten konntest und wolltest, dann hattest du immer Arbeit. Was für Arbeit? Das hing davon ab, zu welcher Klasse du gehörtest. Zum Adel, zum Klerus, zu den Handwerkern oder den Bauern und ob du ein Junge oder ein Mädchen warst. Kinder machten normalerweise die gleichen Arbeiten wie ihre Eltern. Im Mittelalter hatten die Menschen keine Kindheit wie wir heute. Sie wurden schnell erwachsen. Ein junger Mensch musste gehorchen und den Eltern helfen. Er hatte so gut wie keine Freizeit. Kaum konnte ein Kind laufen, musste es schon arbeiten. Ein dreijähriges Bauernkind passte auf die jüngere Schwester auf, damit sie nicht ins Feuer fiel. Ein fünf- oder sechsjähriges Kind half bei der Feldarbeit. Adlige Kinder wurden oft zu Bauersfrauen gegeben, die selbst ein Baby hatten und die beide Kinder stillten. Eine verantwortliche Tätigkeit in einer Zeit, in der viele Kinder als Babys starben. Hatten die Pflegekinder die ersten beiden Jahre überstanden, kamen sie nach Hause zurück und erhielten ihre standesgemäß vornehme Erziehung. Im Mittelalter wuchs ein Junge nicht unbedingt in seiner Familie auf. Gehörte er zum Adel, dann schickten ihn seine Eltern im Alter von etwa 7 Jahren zu einer anderen Adelsfamilie, wo er als Page diente. Auch Jungen aus nicht adeligen Häusern wurden fortgeschickt. Sollte der Junge ein Handwerk lernen oder Kaufmann werden, dann musste er eine Lehre machen. Dafür wurde mit dem Lehrherrn eine schriftliche Erklärung aufgesetzt und der Vater des Jungen entrichtete das Lehrgeld. Der Junge musste so lange im Dienst seines Meisters bleiben, wie es im Vertrag abgemacht war. Das konnten 7 bis sogar 10 Jahre sein. Er wohnte bei seinem Meister und sollte eigentlich so wie ein Kind der Familie behandelt werden. Doch oft war er der Diener, wenn nicht gar der Sklave. Und wann lernten die Kinder im Mittelalter lesen und schreiben? Sind sie zur Schule gegangen? Nein, sind sie nicht. Damals konnten die meisten Jungen und Mädchen außer dem, was sie in der Lehre oder bei der Arbeit aufschnappten, weder lesen noch schreiben oder gar rechnen. Heute sind Lesen und Schreiben genauso wie Computerkenntnisse lebenswichtig. Damals war es lebenswichtig, mit der Lanze, der Hacke oder dem Webstuhl umgehen zu können. Ich habe mir so vorgestellt, dass die Menschen dann Roboter entwickelt haben und dass auch anstatt Autos, dass man mit Reifen fährt, dass man jetzt in der Luft schwebt und dass man da auch manuell fahren kann oder auch automatisch. Und und die sind viel schneller und dass es auch sehr viele Hochhäuser gibt und dass eigentlich fast immer die Roboter helfen und so. Ganz ohne Zeitloch sind wir aus dem Mittelalter in die ferne Zukunft gelangt. Die heutigen SWR2 Spielraumkinder haben sich nämlich überlegt, wie das Leben sein wird. Zum Beispiel im Jahr 2222. Und Tom, Lukas, Christopher, Disha, Felicitas und Valentina aus der 5. Klasse der Europaschule in Karlsruhe haben ihrer Fantasie freien Lauf gelassen. Ich stelle mir die Welt ganz anders vor, dass viele elektronische Geräte und Solaranlagen und alles durch Elektronik funktioniert und viele Computer und alles und nicht so viel mit der Hand oder so gemacht, alles mehr mit Maschinen oder Roboter oder so. Ich habe es mir 2 Wege vorgestellt. Also einmal, dass es noch länger gut bleibt, weil die Menschen länger die Elektronik sparen und einmal, dass die Menschen immer weiter die Elektronik benutzen und auf einmal ganz viel Erdbeben passieren und Tornados und Überflutungen und dass die Erde einfach immer kleiner wird und die Sonne sich immer mehr nähert. Also ich habe sowas Ähnliches und zwar, dass die Erde immer auch kleiner wird wegen dem Klimawandel auch, wenn die Menschen halt nichts da unternehmen, sondern nur zugucken, wie das halt passiert. Und dass es halt auch die Erde ganz viele Risse kriegt, dass sie auch zerbröselt ein bisschen. Also ich habe mir vorgestellt, dass halt dass es halt ganz viele Hochhäuser dann gibt und halt die Garagen in den Häusern drin, weil ich habe halt gedacht, es sind Raumschiffe, die halt als Autos ersetzt werden. Ja, und dann sieht man halt keine Autos mehr, sondern Raumschiffe. Ich habe mir das eher so vorgestellt, dass alles rund ist, also keine Ecken. Und dass die Autos sind Raumschiffe, die fliegen nicht, die schweben. Und da muss man, da gibt es kein Steuer, also musst du gar nicht steuern. Und du fährst einfach und gibst ein, wo du hin willst. Und Stadion bleibt, wie es war, bloß hochgelegt. Und dann gibt es noch den Supermarkt, der schwebt auch. Und da gibt es eine Tiefgarage, wie die ganz normalen. Und dann gibt es ein paar Häuser, die haben auch Garagen im Haus drin direkt. Ganz sicher haben unsere SWR2-Spielraumkinder auch ein paar Wunschträume eingebaut in ihre Vorstellungen vom Leben in der Zukunft. Vielleicht gibt's ja auch keine Bücher mehr, sondern einfach nur die Computer und in der Schule arbeitet man nur mit Computern und vielleicht hat man dann auch, vielleicht muss man auch gar nicht in die Schule gehen, vielleicht sitzt man einfach zu Hause und man kriegt die Aufgaben so vom Computer. Also ich glaube, dass man nicht dann so viel arbeiten oder im Haus sauber machen muss, weil das können dann die Roboter, wenn es so viele Roboter gibt. Also ich denke, man arbeitet gar nicht mehr, weil es dann die Roboter gibt, die machen alles. Und dann muss man sich einfach nur erst einen Roboter kaufen, in die Arbeit schicken und dann macht er ja alles für dich. Was aber würden die Menschen machen, wenn sie nicht arbeiten müssten? Zu Hause würde ich schreiben, Bücher schreiben. Weil wenn ich ja schreiben kann, dann kann ich ja Bücher schreiben oder Computer programmieren, Roboter programmieren, Autos programmieren, Häuser bauen. Also ich hätte mir auch so vorgestellt, dass man nicht mehr arbeiten muss, aber dass man immer noch Sport, also die Sportarten selber macht und so. Und auch das jetzt in der Schule, da kriegt man so einen Helm und da lernt man alles in 5 Minuten oder so, 5 Sekunden und dann geht man wieder raus. Also ich stelle mir das so vor, mit der Freizeit und Hobbys, dass da nicht mehr so viele Kinder außen spielen werden, dass die eher dann zu Hause sitzen mit vor einem Computer stundenlang, wahrscheinlich Spiele spielen oder dann gibt es da wahrscheinlich auch Hightech-Gameboys und so, dass sie dann nur die ganze Zeit zu Hause sitzen und nichts machen. Also ein Leben ganz ohne Bücher ist doch nicht so richtig vorstellbar. Trotz der vielen Computer. Damit aber das Leben in der utopischen Welt nicht nur aus Langeweile besteht, haben sich Tom, Lukas, Christopher, Disha, Felicitas und Valentina noch einiges einfallen lassen für den ganz alltäglichen Alltag. Also, wenn ich mich anziehen würde, dann hätte ich einen riesigen Schrank. Da wäre wie ein Laserstrahl drin und du hast so eine Art Ledergürtel. Dann geht der Strahl auf den Gürtel und dann denkst du, was du anziehen willst und dann machst du die Augen zu, 5 Minuten danach Augen auf und dann bist du angezogen, wie du es möchtest. Man hätte eine Fernbedienung und dann muss man nur so was denken und dann auf so eine Fernbedienung drücken, was man will und dann kommt alles, ob jetzt warmes Wetter ist, dann haben wir jetzt einen Pulli und dann denkt man sich, weil wir was Kurzes und dann wird es kleiner und so. Da ist zum Beispiel jetzt eine ganz große Maschine. Und dann geht man einfach rein und dann werden dir da die Zähne geputzt und dann wirst du gewaschen und so. Und dann am Schluss, dann gehst du und dann laufst du da raus und dann gehst du nochmal in so einen Schrank. Dann laufst du da durch und wenn du wieder rauslaufst, hast du dann die Klamotten an, die du wolltest. Die Kleider wahrscheinlich in der Zukunft werden viel flotter aussehen, mit wahrscheinlich sehr viel für Mädchen Glitzerpailletten oder und für Jungs wahrscheinlich eine ganz andere Mode und voll cool. Und wahrscheinlich täten die Roboter, die könnten dann Geld herstellen und die würden dann einfach für dich einkaufen gehen in der Stadt und auf einmal laufen dann nur noch Roboter in der Stadt rum und die Menschen sieht man kaum noch. Für mich wäre es zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Hut tragen würde, wäre es ein ganz normaler Hut. Und wenn ich jetzt zum Beispiel in Weite gucken will und ich bin zu faul, um nah zu gehen, dann denke ich das. Und dann kommt zum Beispiel von hinten kommt irgendwie so ein Schalter und geht vors Auge und dann sieht man viel weiter. In einer zukünftigen Welt, so stellen sich die SWR2-Spielraumkinder das vor, gäbe es keine Haustiere mehr. Denn die könnten nicht überleben. Dafür aber gäbe es vermutlich Robohunde und Digi-Katzen. Sehr praktisch vermutlich, denn die brauchen kein Katzenstreu und müssen nicht Gassi geführt werden. Und die Welt als Ganzes? Die könnte nach den Vorstellungen der Schülerinnen und Schüler der Europaschule Karlsruhe vielleicht fantastische Kugel heißen, verbundene Welt oder ganz einfach die Welt. Denn Länder, wie wir sie kennen, gäbe es in der fernen Zukunft nicht mehr. Also es wird eigentlich alles gleich sein. Also ein Kontinent und die Leute, die sehen jetzt auch nicht so ganz anders aus. Und die haben auch die gleichen Roboter und alles. Also es wird alles technisch sein. Also nicht viel so anders. Also hier ganz reich und die anderen ganz ohne Geld. Also alles gleich. Also ich denke, dass die Antarktis, dass es die dann gar nicht mehr gibt und dass eigentlich nur noch Sommer ist auf der Welt und dass es nur noch einen Kontinent gibt und man kann eigentlich schon die Sonne ganz gut sehen und alle haben dann so spezielle Brillen, dass sie von dem Licht geschützt sind. Ich glaube auch, dass es dann nur noch einen ganz großen Kontinent gibt und wenn die dann, glaube ich, jetzt zum Beispiel einen Familienausflug machen oder so, dann könnten die mit so UFOs einfach so ins All fliegen und da wäre dann zum Beispiel jetzt auf dem Mond oder so, da könnten die überleben. Ich denke, vielleicht kann es ja auch sein, dass man sogar in andere Galaxien reisen kann. Und dann gibt es vielleicht anstatt einen Planeten, nennt man das dann Kontinent. Und dann wäre die Erde zum Beispiel nur so eine ganz kleine, riesiges Kontinent, wo dann vielleicht eine gigantische Stadt drauf ist. Und dann ganz viele kleine Städte drumherum. Dann ist vielleicht auf einem Planet sind dann da Aliens mit drei Augen und dann die Menschen. Und die Menschen dann haben vielleicht keine Laserpistolen, das haben die Aliens dann. Aber dann haben die Aliens keine Atombomben. Und dann geht es immer so weiter. Also ich habe jetzt eine ganz andere Meinung als der Tom. Also ich würde dann glauben, dass vielleicht die Aliens und die Menschen sich zusammenschließen und dass dann auch die Aliens auf der Erde dann leben könnten und wir dann auch halt in die Galaxien gehen können. Also vielleicht verbündet sich vielleicht die ganze Welt, dass es nie wieder Krieg gibt. Dann ist die Welt auch viel friedlicher. Vielleicht gibt es ja auch, wenn man in eine andere Galaxie reisen muss, braucht man einen speziellen Pass, weil dann die Aliens vielleicht sind dann wie Zoll und passen auf, dass niemand aus der Galaxie rausgeht. Also ich denke erstens, dass es keine Bundeskanzler oder so mehr gibt, sondern es gibt nur eine Kanzlerin und einen Kanzler für die ganze Welt. Und dass auch, dass die Sprachen wie jetzt Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, dass es die alles nicht mehr gibt, dass es sondern nur noch Aliensprachen oder ja, so ganz abnormal. Ich glaube noch, dass es in der Zukunft wahrscheinlich gar kein Geld gibt, dass man das alles so umsonst kriegt. Thank you. dass die Welt nur mehr aus einem einzigen Kontinent besteht, das haben sich die SWR2 Spielraumkinder für die Zukunft vorgestellt. Joan Lennon hat da eine ganz andere Fantasie. In ihrem Buch Questers, die Weltenretter, gibt es drei sehr unterschiedliche Welten, die zu einem Reich gehören, das in Gefahr ist und nur von drei Geschwistern gerettet werden kann. Die drei Welten existieren nebeneinander und in verschiedenen Zeiten, die sich manchmal überschneiden, manchmal nicht. Denn Joan Lennon hat sich Parallelwelten ausgedacht. In Trentor ist Madeline zu Hause und auf Trentor geht so ähnlich zu wie bei uns im vorigen Jahrhundert. Bryns Welt, Kerr, dagegen erinnert an das Mittelalter mit Burgen und Schwertkämpfen und Jungs, die zu Rittern ausgebildet werden. Dalrodia jedoch, die Welt, aus der Cam kommt, lässt sich mit keinem bekannten Land und auch mit keiner Zeit aus unserer Geschichte vergleichen. Cams Welt ist völlig anders und für Madeline und Bryn wie aus einem Science-Fiction-Roman. Als Madeline die Küche betrat, hatten die beiden anderen schon angefangen zu essen und sich zu streiten. »Wozu denn das Theater?«, fragte Bryn gerade mit vollem Mund. »In Kerr bleiben die Mütter bei den Mädchen und die Jungen rotten sich zu einer Meute zusammen. So ist das nun einmal. Also hätte ich mit Kate und Madeline sowieso kaum etwas zu tun gehabt. Du andererseits...« Madeline hielt den Atem an. Wenn Bryn Cam die Frage stellte, die ihr auf dem Herzen lag, dann würde sie es nicht tun müssen. Noch hatte niemand sie bemerkt. Dann fuhr Bryn fort. »Hör mal zu, du, ich weiß nicht genau, wie ich es sagen soll, aber ich kenne dich jetzt schon ein paar Stunden und ich weiß immer noch nicht...« Er verstummte. Sein Gesicht wurde rot. »Was weißt du nicht?«, wollte Cam wissen. »Ich weiß einfach nicht«, fing Bryn wieder an, und dann sprudelten die Worte aus seinem Mund. »Sag mal, bist du mein Bruder oder meine Schwester?« Cam hörte auf zu essen und starrte ihn an. »Weder noch?« »Nein, du hast mich nicht richtig verstanden«, sagte Bryn. »Ich weiß, dass sich das total dämlich anhören muss, aber ich weiß nicht, ob du weiblich oder männlich bist. Du weißt schon, Mädchen oder Junge, rosa oder blau. Um ehrlich zu sein, ich kann es einfach nicht erkennen, tut mir leid.« »Nein, ich hab dich schon richtig verstanden«, sagte Cam. »Die Antwort ist, weder noch. Ich bin ein Sprössling. Was wollt ihr eigentlich? Ich bin doch erst 11 Jahre alt.« »Wovon redest du überhaupt?«, fragte Madeline. Cam schaute von einem verständnislosen Gesicht zum anderen. »Du bist eine Trentorianierin, nicht wahr? Und du kommst aus Kerr. Wollt ihr mir weismachen, dass es in keiner von euren beiden Welten Sprösslinge gibt?« »Ja«, sagte Bryn langsam. »Das ist ziemlich genau das, was wir versuchen würden, dir weiszumachen, wenn wir nur die geringste Ahnung hätten, worüber du überhaupt sprichst.« Cam lehnte sich zurück und stieß einen Pfiff aus. »Na sowas. Das ist ja ein Ding. Man setzt irgendwie voraus, dass alles überall so ist, wie man es von zu Hause her gewohnt ist. Also ehrlich.« Bryn fing an zu knurren. »Schon gut, schon gut. Nun also, Sprösslinge. Es ist folgendermaßen. In meiner Welt entscheiden wir uns erst für ein Geschlecht, wenn wir in die Pubertät kommen. Ihr wisst doch, was Pubertät ist, oder?« »Ja, ja, die haben wir auch«, sagte Madeline ungeduldig. »Natürlich haben wir die. Ansonsten würden wir alle auf ewig Kinder bleiben. Aber willst du damit sagen, dass du vorher kein Geschlecht hast?« Cam schüttelte ihren Kopf. »Was würde das für einen Sinn haben?«, fragte es. »Ich meine, es gibt doch die verschiedenen Geschlechter, damit man Kinder zeugen kann, stimmt's? Und das kann man erst machen, wenn man in die Pubertät kommt. Also warum sollte man schon vorher ein Geschlecht haben? Das wäre doch völlig nutzlos.« »Aber es gehört doch viel mehr dazu, eine Frau zu sein, als nur Babys zu machen«, quietschte Madeline. »Ja, und es gehört bei Jungs, Männern, auch mehr dazu«, nickte Bryn. Cam zuckte mit den Schultern. Regt euch doch nicht so auf, sagte es. Bei uns ist das einfach so. Bei uns hat man so lange kein Geschlecht, bis man bereit ist, dasjenige anzunehmen, das man als Erwachsener haben möchte. Dann kann man besser entscheiden, welches zu einem passt. Du meinst, du kannst es dir aussuchen? Bryns Augen waren so groß wie Tassen geworden. Du gehst einfach zu jemandem hin und sagst, ich wäre gern ein Mann, und dann machen sie dich zu einem? Nein, nein, nein, sagte Cam missbilligend. Man sagt es keinem, es passiert einfach. Die Gewissheit kommt mit der Zeit und dann passiert es. Es ist keine spontane Entscheidung. Es ist mehr eine wachsende Sicherheit. Das ist es, was ich bin. Eine Parallelwelt, in der man selbst entscheiden kann, ob man männlich oder weiblich sein will. Das klingt doch recht utopisch. Mindestens genauso fantastisch aber ist Katrins Idee. In der Schreibwerkstatt des Uhland-Gymnasiums hat sie eine andere Art von Parallelwelt entworfen. 14. August 2005. Liebes Tagebuch, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Es ist schon wieder passiert. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, da ist Magie im Spiel. Aber das kann doch gar nicht sein. Schließlich gibt es keine Magie, oder doch? Ich muss mich dringend mal darüber schlau machen. Es gibt ja jede Menge ungeklärter Phänomene. Auf alle Fälle muss ich besser aufpassen mit meiner Wut, sonst bekommt mein Lehrer wieder blaue Haare oder sonst auch noch grüne. Denn dass ich dafür verantwortlich war, ist ja eigentlich offensichtlich. Das Mädchen, das merkt halt irgendwann, dass sie irgendwelche Kräfte hat, von denen sie eigentlich gar nichts weiß. Also sie wird sauer und demjenigen passiert dann irgendwas. Also sie denken so für sich, ja, geh doch hin, wo der Pfeffer wächst. Und irgendwie ist er dann weg oder solche Sachen einfach, dass man sich halt dem irgendwas an den Hals wünscht. So wie man es auch so mal macht. So, ja, ich würde mal wünschen, du bist jetzt mal Schüler, dann steht er da in kurzen Hosen und 1,55 groß da. Beim Lehrer oder lauter so Sachen einfach, oder auch gute Sachen, so dass sie sagt so zu sich so, ja, wäre doch toll, wenn wir doch dahin gehen würden im Urlaub oder sowas, und dass das dann einfach passiert und sie weiß nicht, wie es ist und sie kann es sich nicht erklären und sie ist eigentlich so absolute Magiegegnerin. Also gibt's alles nicht, alles Quatsch, alles Humbug, alles erfunden, ist doch alles idiotisch, und irgendwann merkt sie dann halt so, dass es eigentlich das schon gibt. In dieser Parallelwelt, ja, weil irgendwas hat es ja schon mit der Welt der Magie zu tun. Und ich weiß nicht, ob es da so eine wirkliche Zeitrechnung gibt, wie es bei mir. Also es ist jetzt nicht so, dass es eine richtige Zeitreise ist, die sie macht, sondern eher so, sie reist in eine Parallelwelt. Also das ist was ganz anderes. Das ist nicht nur durch Zeit und Raum, sondern also völlig anders, alles umgedreht. Es gibt Magie und alles ist total anders. Katrins Parallelweltgeschichte entwickelt sich aus der Gegenwart. Für Sophia war die Entscheidung für eine bestimmte Zeit nicht einfach. Vielleicht war das der Grund dafür, eine Zeitmaschine in ihre Geschichte einzubauen. Am Anfang weiß man gar nicht genau, in welcher Zeit es ist, aber sie geht dann halt in verschiedene Zeiten, weil die findet dann so eine Zeitmaschine und reist dann mit ein paar Freunden in die Vergangenheit und in die Zukunft, und dann trifft sie auch ein paar berühmte Persönlichkeiten und auch ihr großes Vorbild. Sie wird da halt hingeschickt mit der Zeitmaschine. Sie setzt sich halt da drauf und weiß halt nicht, was ist. Auf einmal startet es halt. Und dann ist sie halt mit ihren Freunden in verschiedenen Zeiten. Und da sind so ein paar Zeitgangster. Und die wollen halt die Welt für sich erobern und versuchen es halt in verschiedenen Zeiten. Und sie müssen halt immer den eins auswischen. In der Schreibwerkstatt, die im Tübinger U-Land-Gymnasium einmal in der Woche zusammenkommt, geht es nicht nur um die Geschichten, die sich die einzelnen jungen Schriftstellerinnen und Autoren ausdenken. Es geht natürlich auch immer um die Sprache. Und im Fall von Zeitreisen haben Johanna und Katrin sich auch darüber unterhalten, dass Sprache ja nicht gleich Sprache ist. Sie entwickelt sich, verändert sich und an ihr kann man auch die Zeit erkennen, aus der eine Geschichte stammt. Oder die Zeit, in der die Geschichte spielt. So wie bei Johanna. Ich schreibe eine Piratengeschichte. Sie spielt zwischen dem 16. und 17. Jahrhundert. Und da ist schon also ein bisschen anders die Sprache halt so. Ja, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Das ist vielleicht eben vielleicht ein bisschen hochgestochener. Ja, vielleicht genau. Ein bisschen hochgestochener. Einfach, ich weiß ja ungefähr, worum es in deiner Geschichte geht. Und das Mädchen ist ja jetzt auch eher vornehmerer Herkunft. Ja. Das die Hauptrolle in dem Buch, also in der Geschichte spielt. Ich denke, die Sprache ist einfach ein bisschen vornehmer, ein bisschen hochgestochener und ein bisschen, so wie man heute sagen würde, so altmodische Sprache. Einfach, was man heute unter altmodischer Sprache versteht. So wie vielleicht unsere Ur-Ur-Urgroßeltern noch gesprochen haben, zumindest so ein bisschen. Ja, statt irgendwie, ich will immer, ich möchte oder ich wünsche, also nie so einfach locker so reden, sondern immer so einen hochgestochenen Tonfallanschlag. Ich kam drauf, weil eben ja auch gerade dieses große Piratenfieber ausgebrochen ist, so mit Fluch der Karibik. Und dann habe ich gedacht, wenn man jetzt eine Piratengeschichte schreibt, dann müsste die eigentlich ziemlich gut ankommen. Es geht einmal um die Crew von einem Schiff. Die brauchen Geld, um einem gewissen Skorpion, also es ist eigentlich ein Mann, um dem was abzukaufen. Und sie haben aber nicht genug Geld und werden bei einem Überfall auf ein Schiff selbst fertig gemacht und verlieren einen Großteil ihrer Crew und gehen auch fast unter. Und dann geht es noch um ein Mädchen, das war früher eine Sklavin, die wurde aber von dem englischen Lord und seiner Frau wurde die adoptiert. Der Mann, der wird vergiftet von irgendwelchem bösen Komplott. Und die Frau, die ist in den Anführer von der Diebesbande verliebt und die übernehmen dann so den Besitz von ihm und stürmen das Haus und verkaufen dann das Mädchen wieder an Sklavenhändler. Das Schiff, wo die dann drauf ist, wird dann von Piraten überfallen. Eben die, die Geld brauchen und sie kommt dann auf das Schiff. Und weiter verrate ich nicht. Eine Geschichte, die ganz sicher nicht in der Vergangenheit spielen kann, haben sich Johanna, Sophia und Katrin überlegt. Ein Besuch in den Sammlungen des Anatomischen Instituts der Universität Tübingen hat sie auf eine Idee gebracht, die spannend und zugleich auch schrecklich ist. Ich fände es eigentlich schon interessant, wenn man eine Geschichte schreiben würde über Kinder, die im Reagenzglas gezeugt wurden. Was mit denen so ist, ist eigentlich schon interessant. Vielleicht könnte man da gerade so eine Reportage draus machen. Also jetzt ein bisschen mehr aufzuziehen wie ein Zeitungsbericht oder sowas. So, ja, wie fühlt man sich als Reagenzglaskind? Ja. Wie fühlt man sich, wenn man aus einem Gefäß kommt, aus irgendeinem Glas- oder Plastikteil und nicht wirklich so auf dem, in Anführungszeichen, normalen Weg gezeugt wurde, sondern dass man halt aus einer Plastikschale kommt, dass man eine andere Herkunft hat als andere Leute. Das fände ich eigentlich interessant, wenn wir das mal hier zusammen schreiben würden, alle. Ich habe eine Idee. Also für die Geschichte, dass man vielleicht macht, dass es eher so ein Versuchskind, so dem man aber erst später gesagt. Und dann irgendwann mal entwickelt sich es vielleicht auch so, wenn es in die Pubertät kommt oder. Ja, das fände ich jetzt interessant. Oder vielleicht erst mit der Presse erfährt, also ja, wie fühlt man sich als Reagenzklasskind? Mama, meint ihr mich? Nein, Kind, nein, die meint ich dich. Je unwirklicher eine Geschichte beginnt, umso mehr regt sie die Fantasie an. Und die Diskussion von Katrin, Sophia und Johanna ist auch ein gutes Beispiel dafür, wie aus einer Idee viele andere werden. Außerdem könnt ihr hören, welchen Spaß es macht, gemeinsam an einer Geschichte zu basteln. So nach dem Motto, wir können heute alle ihre Kinder zu Genies machen. Wir züchten sie bei Reagenzglas hinnehmen, nur die Genen, die uns gerade in den Kram passen und sie haben ihr Wunschkind. So nach dem Motto Katalogbestellung. Rote Haare, blaue Augen. Wäre das nicht ein Traumkind? Ein super Gedächtnis. Jetzt kann es wahr werden. Tragen Sie einfach Ihre Wünsche in den Bestellcoupon ein und schicken sie bis zum 21. März 2058 ein. Und in einem Jahr wird Ihr Traumbaby geschickt werden. Im Bausatz. Wenn Sie in den nächsten 2 Wochen nicht zufrieden mit Ihrem Kind sind, schicken Sie es einfach zurück. Und Sie erhalten noch ein kostenloses Kind dazu. Klar, ich finde es schon gut, aber ich würde es nicht ganz so krass aufziehen. Vielleicht so nach dem Motto, so ja, Kinder werden verscherbelt wie ein Hund oder wie eine Mülltüte. Diese 95 ein Kind. Rothaarig oder blond. Und greifen Sie in den nächsten 5 Minuten zu, dann erhalten Sie noch 2 rosa und 2 hellblaue Strampelanzüge. Gratis dazu. Geben Sie auch noch das gewünschte Alter des Kindes ein und den IQ-Wert ein. So erhalten Sie Ihr optimales Wunschkind. Kein Babygeschrei, wenn Sie es nicht wollen. Keine kleinen Kinder, die rumzerfen. Bestellen Sie sich einfach gleich ein 12-jähriges Kind. Was halten Sie davon? Mit Geschichten reisen wir heute durch die Zeit in der Wörterwerkstatt des SWR2 Spielraum. Eine ganz besondere Zeitgeschichte haben wir von Larissa aus Mannheim bekommen. Mit 11 Jahren hat sie die Geschichte vom Zeitenbaum geschrieben. Jetzt ist Larissa 12, liest alles, was ihr unter die Augen kommt, am liebsten Abenteuerromane. Außerdem singt sie im Kinderchor des Mannheimer Nationaltheaters und ist dadurch schon in etlichen Opern aufgetreten. Larissa surft auch gerne durch den Cyberspace und trifft sich so oft wie möglich mit ihren Freundinnen. Und wie ist das mit ihren schriftstellerischen Versuchen? Ich denke mir öfters Geschichten aus, hat sie uns gemeldet. Aber ich schreibe nicht alle auf, da meine Geschichten immer sehr lang werden und entsprechend viel Zeit benötigen. Aber so ist es eben. Spannende Geschichten kann man nicht in ein paar Sekunden erzählen. Und deshalb ist der Zeitenbaum eine sehr lange Geschichte. Es war an einem windigen, eiskalten Septembertag, als Jana den Baum entdeckte. Er war größer, breiter und älter als alle anderen, die sie je gesehen hatte. Da sie das sehr beeindruckte und sie eine leidenschaftliche Kletterin war, beschloss sie, den Baum zusammen mit ihrer Freundin Gabriella zu erklimmen. Also rief sie noch an diesem Tag an. Und am nächsten Tag standen die beiden vor dem Baum, mit Kletterausrüstung. Von unten war schwer, an ihn heranzukommen, doch die Mädchen überlegten nicht lange. Jana ergriff den ersten Ast, griff mit ihren Händen in das Holz und zog sich hoch auf die erste Ebene. Geschafft. Was sie maßlos erstaunte, der Stamm war trotz seines Alters nicht splittrig, sondern weich und borkig. Naja, dachte sie, es ist eben ein besonderer Baum. Nun war Gabriella dran. Auch sie stand schnell oben. So ging es weiter und bald schien es gar nicht mehr so, als ob es ein Baum wäre, auf den sie kletterten. Jana fühlte maßloses Erstaunen, während Gabriella etwas schneller im Handeln war. »Komm weg hier«, zischte sie ihrer Freundin zu. »Wenn uns der Besitzer hier erwischt, werden wir ganz schön was zu hören kriegen.« Da Jana das auch nicht wirklich wollte, kletterten die 2 schnell weiter. Nach einer Weile hatten sie schon mehrere Ebenen gesehen und eine jede sah älter und antiker aus als die vorige. Außerdem bemerkten sie, dass das zuerst so weiche Holz mit der Zeit hart und bröselig wurde. Nach einer Weile kamen sie zu einer Ebene, die größer und schöner als alle anderen wirkte. Zuerst wollten sie schnell weiterhasten, doch da wurden sie schon von Männern angesprochen. »Hey, ihr da! Seid ihr nicht welche aus dem Jahre...« Er schaute in seine Liste. »Aus dem Jahre 2007?« Die Mädchen nickten und die Männer befahlen ihnen, mit einer knappen Geste mitzukommen. Etwas ängstlich schob sich Jana dicht an Gabriella heran. Was wollten diese Männer von ihnen? Sie wollten doch nur klettern. Ob sie jetzt zu ihren Eltern geschleppt würden und dann Strafe zahlen müssten? Nach ein paar Minuten kamen sie an. Doch nicht etwa wieder am Fuß des Baumes, sondern an einem riesigen Palast. Das irritierte Jana. Doch die zwei Männer fanden das ganz offensichtlich ganz normal. Sie gingen zielstrebig durch ein Gewirr von Gängen. Nach einer endlos langen Zeit waren sie endlich angekommen. Doch das, was Jana sah, ermunterte sie nicht gerade. Im Gegenteil, sie wollte nur noch weg, denn sie waren in einem Thronsaal gelandet. Alles war reich mit Gold geschmückt und viele Wachen standen herum. Was beide Mädchen aber beeindruckte, war der König. Er sah zwar etwas lädiert aus, aber trotzdem sehr beeindruckend in seinen königlichen Gewändern. Nach einer kleinen Kunstpause fing er mit einer tiefen, raumfüllenden Stimme an zu sprechen. Seid gegrüßt, Fremde aus dem Jahre 2007. Ich habe euch rufen lassen, damit ihr uns helfen könnt. Saget uns, ob ihr das tun wollt, und schwöret es feierlich bei eurem Leben. Die beiden Mädchen schworen. Jetzt rückte der König mit dem heraus, was sie machen sollten. Ihr habt sicher schon bemerkt, dass meine Kräfte nicht auf ihrem Höhepunkt sind. Das liegt an El Beville. Er ist ein Dämon und schickt böse Gedankenmächte zu mir. Deshalb muss er einen Säbelzahn-Tigerzahn in die Brust gerammt bekommen. Das ist eure Aufgabe. Jana wurde heiß und kalt bei dem Gedanken daran, einen Zahn in eine Brust rammen zu müssen. Am allerliebsten hätte sie es natürlich gehabt, wenn sie ihre Mutter geweckt hätte. Aber leider geschah das nicht. Und so musste sie der Tatsache ins Auge blicken und freundete sich langsam damit an. Schließlich wären sie danach Heldinnen. Gabriella dachte mal wieder mehr an das Praktische und stellte dem König eine ganze Menge Fragen, worauf sie erfuhren, dass sie auf den Zeitbaum geklettert waren und dass jede Ebene sich in einer anderen Zeit befand. Unten das jüngste Jahr, oben die antiken Jahre. Und sie hörten auch, dass es für Menschen, die nicht aus der neuesten Epoche stammten, unmöglich war, in den Baum zu klettern, da sie bei einem Versuch zu Asche zerfallen würden. Außerdem erzählte der König, dass Säbelzahntiger immer schreckliches Zahnweh hätten und sie nur einen der Tiger von ein paar Zähnen befreien mussten. Der Rest würde sich von selbst erledigen. Da wurden die beiden wieder mutiger, verabschiedeten sich und wurden hinausgeleitet. Nun begann die Kletterpartie von neuem. Doch diesmal hatten Jana und Gabriella ein Ziel und beeilten sich deshalb. Während sie im Zeitenbaum herumkraxelten, drohten sie kein einziges Mal abzustürzen. Das musste ein Zauber dieses Baumes sein, denn sie zogen sich unbeschwert von Ast zu Ast, bis sie eine große Ebene sahen. Die Steinzeit mit den Säbelzahntigern. Aufgeregt liefen die Mädchen auf die Plattform hinaus. Riesige Berge von kristallklarem Eis türmten sich übereinander. Doch es war nicht glatt gefroren, sondern rau, so dass man gut darauf gehen konnte. Manche Stellen jedoch bargen trügerisch tiefe Löcher. Überwältigt standen die Mädchen ein paar Minuten einfach nur da und betrachteten die Landschaft, als ihnen auch schon eisig kalt wurde. Diese Welt war wohl doch realer, als sie gedacht hatten. Zuerst hüpften sie nur auf und ab. Dann meinte Jana, komm, wir müssen einen Zahn bekommen, auf geht's. Die praktische Gabriella rannte los. Jana hinterher. Nach kurzer Zeit schon konnten sie nicht mehr laufen und setzten sich hin und plötzlich kam ein Tier auf vier Pfoten auf sie zu. Hey, ihr da, schnurrte es und stupste sie mit einer warmen Nase an. Was sucht ihr denn hier in der Kälte? Benommen starrten die beiden die Kreatur an. Wer bist du? Fragte Jana. Etwa ein Säbelzahntiger? Dann brauchen wir nämlich einen Zahn von dir. und die ganze Geschichte sprudelte aus ihr heraus. Als sie dann geendet hatte, meinte die Gestalt: Ja, ich bin ein Säbelzahntiger und wäre euch sehr dankbar, wenn ihr mir den dritten Zahn von rechts entfernen würdet. Zuerst wollte Gabriella das überhaupt nicht machen, doch dann besann sie sich, rief forsch: Maul auf! Und begann am Zahn zu ziehen. Nun half auch Jana mit und bald war der Zahn draußen. Doch jetzt stellte sich ihnen ein neues Problem in den Weg. Der Rückweg. Als sie das dem Tiger klagten, bot er ihnen an, sie auf den Rücken zu nehmen. Also war auch das gelöst. Als sie ankamen, erwartete sie schon eine große Menschenmenge, deren Jubel sofort aufbrandete, als die Mädchen auftauchten. Auch die zwei Männer waren wieder da und ergriffen sofort das Wort. »Gebt uns den Zahn, dann könnt ihr gehen. Wir werden das Leben aus El Beville herauspusten. Und wenn ihr noch Wünsche habt, so sprecht sie aus. Sie werden erfüllt.« Doch da die beiden wunschlos glücklich waren, lieferten sie den Zahn ab und wurden unter lautem Jubelgeschrei bedankt. Sie machten sich auf den Heimweg, und als sie das Ganze schon für einen Traum halten wollten, hörten sie eine Stimme in ihren Köpfen. »Beuvilles Teufelsseele ist zum Teufel befördert worden. Vielen Dank!« Das musste wohl der König sein. Froh, ihm geholfen zu haben, gingen die Mädchen nach Hause und erzählten über ihr Abenteuer.